doch nie so weit wie du und diese Zärtlichkeit. Ich fühl, dass du anders bist. Ich streif die Angst von meiner Haut, hab mich noch nie so viel getraut, so viel, weil es Liebe ist. Brauch ich auch mal Zeit für meine Träume? Weißt du doch, ich komm zurück. Lässt mein Herz nur frei, doch nie alleine, nicht mal einen Augenblick. Du fängst mich auf und lässt mich fliegen, hältst mich nie zu fest. Ich kann bei dir ich selber sein und weiß, dass du mich lässt. Schick mich einfach los, die Welt entlang. Mein Herz ist wie ein Bumerang. Es kommt doch immer wieder bei dir an. Vielleicht bist du ein Realist, dem Freiheit nicht so wichtig ist. Doch ich muss den Himmel sehen. Nur manchmal brauch ich Träumerei für mich. Du kannst das verstehen. Sperrst mich niemals ein, du lässt mich schweben. Denn sonst würde ich erfrieren. Ich will das Gefühl, mit dir zu leben. Noch Millionen Jahre. Mich auf und lässt mich fliegen, hältst mich nie zu fest. Ich kann bei dir ich selber sein und weiß, dass du mich lässt. Schick mich einfach los, die Welt entlang. Mein Herz ist wie ein Bumerang. Es kommt doch immer wieder bei dir an. Dass ich bei dir bin.